Ja, ich kann sozusagen fast nahtlos anschließen, möchte mich konzentrieren auf das Thema Wissenskommunismus. Wissenskommunismus jetzt aber nicht verstanden in dem Sinne, wie es manchmal auch gedacht wird, auch in bürgerlichen Kreisen, als das Allgemeine, Wissenschaft als das Allgemeine, was über den Partikularinteressen in der Gesellschaft zu stehen habe, was auch ihre Sonderrolle begründet, sondern Wissenskommunismus versteht André Gortz anders. Er versteht es sozusagen als Einstiegspunkt in den Kommunismus schlechthin. Und wie er das denkt, versuche ich kurz nachzuzeichnen. 2001 hat André Gortz auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung ein Papier geschrieben zu dem Kongress Gut zu wissen. Und in diesem Papier hat er drei Thesen formuliert, die er sozusagen dann auch später noch nachverfolgt hat. Und ich will dieses Nachverfolgen vollziehen. Die erste These, die habe ich jetzt, die Überschriften sind von mir, habe ich selbst Widerspruchthese genannt. Wissen ist die entscheidende Produktivkraft. Der Kapitalismus braucht sie, aber der Kapitalismus kann das Wissen, das er braucht, nicht nach eigenen Logiken und Kriterien produzieren. Zweite These, die Eigentumsthese. Wissen muss aufgrund der Besonderheit von Wissen ein Gemeingut sein und nicht Privateigentum. Dritte These, die Selbstentwicklungsthese. Die Wissensgesellschaft muss eine Kulturgesellschaft sein, in der sich die Menschen frei entfalten, frei entwickeln können. Im Folgenden hat er diese drei Thesen immer wieder aufgegriffen, so unter anderem auch in dem letzten großen Werk, sozusagen Wissen, Wert und Kapital, und die folgenden Zitate sind alle daraus. Also das Erste, Wissensökonomie als Selbstwiderspruch. Worin sieht ihr den Selbstwiderspruch? Ein bisschen hat es Franz gerade schon erklärt. Der Selbstwiderspruch besteht darin, dass im Kapitalismus die Grundlage seiner Funktionslogik ist die Verwertung von lebendiger Arbeit. Gleichzeitig, aufgrund der Konkurrenzsituation der getrennten Privatproduzenten, muss jeder Privatproduzent danach bestrebt sein, genau diese Basis der lebendigen Arbeit zu minimieren, um in der Konkurrenz noch auf dem Markt die Produkte absetzen zu können. Das heißt, das Fundament, auf dem der Kapitalismus fußt, rationalisiert er sich systematisch weg. Es gibt diverse Kompensationsmechanismen und so weiter und so fort, aber erstmal muss man diesen Selbstwiderspruch klar ins Auge fassen, und André Gortz hat es mit zunehmender Schärfe gemacht. Er sagt, die substanzlose Geldvermehrung, das ist so ein Urteil über die Situation heute mit dem Finanzkapitalismus, kommt in die Krise. Wie kann eine Warengesellschaft weiter bestehen, wenn die Produktion von Waren immer weniger Arbeit verwertet? Er sagt nun, die Wissensökonomie ist der Versuch des Kapitals, Zitat, das Markt- und Wertgesetz zu umgehen, um immaterielles, nach keinem Maßstab messbares Wissen als Kapital und Quelle des Wertes funktionieren zu lassen. Hier taucht ein Motiv auf, mit dem ich mit André Gortz über den vierjährigen Briefwechsel versucht habe, intensiv zu diskutieren. Leider sind wir da nicht fertig geworden, sozusagen, wie überhaupt die ganzen Gedankengänge mit André Gortz zusammen immer nicht fertig werden können. Das ist das Motiv der Messbarkeit. Ich habe dieses versucht zu kritisieren, weil ich halte das für problematisch, aber das war ein ganz wichtiger Ankerpunkt für André Gortz. Er sagt, Wissen ist nicht quantifizierbar. Ich kann es nicht in Zeiteinheiten messen. Ich kann im Betrieb nicht feststellen, wie viel hat der Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin sozusagen jetzt beigesteuert durch seine oder ihre kreative Leistung. Aus meiner Sicht kommt es darauf gar nicht an. Da können wir vielleicht in der Diskussion darauf eingehen. Aber er hat drei Aspekte versucht, systematisch herauszuholen, auf die will ich kurz eingehen. Wissen, die Bedeutung von Wissen ist die der Schöpfung von extra Mehrwert durch Produktivitätsvorsprung. Das hat was mit dieser Notwendigkeit der Minimierung lebendiger Arbeit zu tun. Das heißt, ich als getrennter Privatproduzent muss versuchen, meine Waren dadurch abzusetzen und gegebenenfalls einen extra Mehrwert zu realisieren, indem ich Wissen als instrumentelles Wissen, wie André Gortz das gesagt hat, instrumentelles Wissen einsetze, um Produktivität zu steigern. Wenn ich vorne dran bin, dann kann ich einen extra Mehrwert bei dem durchschnittlich zu realisierenden Preis auf dem Markt, kann ich einen extra Mehrwert realisieren. Zweiter Punkt, jetzt rücken wir schon weiter weg, ist das Renteneinkommen durch Wissensmonopole. Also Stichwort substanzlose Geldvermehrung. Damit ist gemeint, dass André Gortz der Auffassung war, dass Wissen, weil es eben nicht quantifizierbar ist, so seine Überlegung, aber trotzdem wertproduktiv eingesetzt werden kann, dadurch, dass es eben nicht geteilt wird, sondern künstlich verknappt wird durch Wissensmonopole, Patentierung, Copyright und so weiter und so fort, Geschmacksmuster und so weiter. Es gibt ein ganzes Rechtsregime, was dafür sorgt, Wissen zu monopolisieren und die monopolisierte Verwertung den Privatproduzenten zuzuschreiben. Was dann aber realisiert wird, ist ein Renteneinkommen. Also anderswo produzierter Wert wird sozusagen umverteilt. Das hätte eigentlich logisch die Verabschiedung von einer individuellen Vorstellung von Wertrealisierung und Wertschöpfung bedeutet, weil wenn man das konsequent denkt, bedeutet es nicht, der einzelne Betrieb oder die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter produzieren Wert, der in den Waren steht und dann wird verkauft und der Wert realisiert. Nein, der Begriff ist ein gesamtgesellschaftlicher. Alle getrennten Privatproduzenten schöpfen eine gewisse Menge an Waren, produzieren die, die werden durch den allgemeinen Vergleich sozusagen in Äquivalenzverhältnisse gestellt. Und von dieser gesamtgeschöpften Wertmasse kommt es jetzt darauf an, welcher von diesen Privatproduzenten durch welche Maßnahme wie viel von dem Anteil des gesamtgesellschaftlichen Werts sozusagen realisieren kann. Und derjenige, der zum Beispiel, das war der erste Punkt, durch Produktivitätsvorsprung einen extra Mehrwert realisiert, nimmt anderen Produzenten einen Teil weg. Derjenige, der ein Rentenkommen realisieren kann, dass er eigentlich von Wissen instrumentell verwertet, was allgemein geschöpft wurde, nicht durch Anwendung unmittelbarer Arbeit, der wird aus anderen Sektoren der Ökonomie alimentiert. Oder wie es dann André Gortz auch zugespitzt gesagt hat, Bill Gates lebt davon, dass allgemeines Wissen geschöpft wird in der Gesellschaft, in die instrumentelle, monopolisierte Form gebracht wird. Dann eignet er sich Renteneinkommen ein, was aber natürlich in der Gesellschaft geschöpft werden muss, aber das passiert dann an anderer Stelle. Nämlich an den Orten, wo die Produktivität geringer ist, wo es keine Möglichkeit gibt, diese Renteneinkommen zu realisieren. Das ist ein ungeheurer Widerspruch, der sich auf erweiterter Stufenleiter sozusagen reproduziert, weil die Rolle des Wissens, das war eine Diagnose von André Gortz, hat extrem zugenommen im kognitiven Kapitalismus. Und der dritte Punkt, jetzt wird es noch schlimmer sozusagen, es spitzt sich immer weiter zu. Der dritte Punkt, der kennzeichnet jetzt den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Denn nach Diagnose von André Gortz ist das fiktive Kapital die Möglichkeit, nicht Verwertung heute zu realisieren, sondern zukünftige Warenproduktion heute zu verwerten und zu kapitalisieren und als Einkommen einzustreichen. Um es zugespitzt zu formulieren, die Schere zwischen der Produktion von einer Wertmasse und der Realisierung der Einkommen daraus geht immer weiter auseinander, weil auf der einen Seite schrumpft die Wertmasse aufgrund der beschriebenen Mechanismen und auf der anderen Seite muss aber der Kapitalismus expandieren, muss also einen Zugriff auf zukünftig zu realisierende Verwertung organisieren und der Mechanismus funktioniert dann über die Börsen, über die Erwartungen, über die zukünftigen Einkommen, über das Steigern der Aktienkurse und so weiter und so fort. Das ist ökonomisch gesprochen Zugriff auf zukünftige Wertrealisierung. Und was dann 2008 passierte, was André Gortz im Prinzip vorausgesagt hat, war, dass dieser Schere ein klein wenig zuklappte, ein klein wenig. Was für uns eine globale Finanzkatastrophe bedeutete und für Griechenland in der Folge und für Portugal und so weiter den ökonomischen und sozialen Absturz. Das kann man mit André Gortz gut verstehen. Wissen als Gemeingut statt Privateigentum. Privateigentum, da geht es um instrumentelles Wissen, das die Produktivkraft der Arbeit steigt und das erzeugt Wert. Es ist die Quelle von Reichtum und Mittel zur Profitproduktion. Dem stellt er jetzt das Wissen als Gemeingut gegenüber, als Wahrheitswissen, Schönheitswissen, Weisheitswissen, noch mehrere Metaphern hat er benutzt. Und dieses besitzt einen Eigenwert, so nennt er das. Am Anfang hat mich dieses Wort Eigenwert verrückt gemacht, weil es so nah dran an dem Wert ist, an dem ökonomischen Wertbegriff. Aber er wollte eigentlich genau sich abheben von dem ökonomischen Wertbegriff und deutlich machen, es geht um was ganz anderes. Es geht eben genau um den Bereich von Reichtum und Selbstzweck, von Schöpfung aus produktiver Tätigkeit, die nicht im ökonomischen Sinne produktiv ist, sondern im menschlich-schöpferischen Sinne in der Entfaltung der Individualität und der Persönlichkeit. Zitat, Wissen gehört genauso wie die anderen menschlichen Fähigkeiten und wie Gesundheit, Leben und Natur zu den nicht messbaren Reichtümern, da ist wieder das Motiv, die für das Warenproduktionssystem unabdingbar sind, die aber nicht gemäß seiner Logik und seinen Methoden produziert werden können. Also genau dieser Widerspruch, der Kapitalismus braucht das Wissen, braucht die ganze Logik, die aber nur in freier Produktionsweise geschöpft werden können oder zum überwiegenden Teil. Seine Schlussfolgerung ist, eine authentische Wissensökonomie wäre ein Wissenskommunismus, in Klammern, und wäre damit keine Ökonomie mehr in dem Sinne, wie Franz Schandl das zugespitzt hat, weil dann ja die Kriterien, nach denen Ökonomie als verselbstständigtes gesellschaftliches Sondersphäre sozusagen funktioniert, nicht mehr gelten würden. Eine wahrhaft radikale Perspektive. Selbstentwicklung der Individuen. Er hat zwei Ökonomien unterschieden, das haben wir schon gehört. Die erste Ökonomie ist die Produktion von abstraktem Reichtum. Die zweite Ökonomie ist die Schöpferin des untauschbaren, unbesitzbaren, unteilbaren, unverbrauchbaren Lebensreichtums. Auch das ist eine Sonderstellung unter den Theoretikern, Theoretikerinnen, nämlich ganz klar zwei Reichtumsbegriffe zu unterscheiden. Den abstrakten Reichtumsbegriff, der sich dann in Geld ausdrückt, und den konkreten, sinnlichen Reichtumsbegriff, den wir ja eigentlich in dieser Gesellschaft überwiegend haben. Fußnote: Das Bundesamt für Statistik hat untersucht, wie viel der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten denn in der Lohnform erbracht werden, also bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob Sie diese Statistik kennen, ob ich sie jetzt mal schätzen lassen sollte. Ich mache das gerne, aber ich kürze das jetzt ab. Ein Drittel ist es, genau. Ein Drittel wird in der Geld- und Warenform produziert. Zwei Drittel der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten nicht. Sie werden aber trotzdem geschaffen und sind die Voraussetzung dafür, dass Wertproduktion funktioniert. Das heißt, der Kapitalismus lebt davon, braucht geradezu, kann nicht anders, als dass wir andauernd in der Nicht-Warenform Dinge schöpfen, die wir fürs Leben brauchen. Und das hat versucht André Gorz sichtbar zu machen und hat gefragt, kann man genau nicht eigentlich diesen dominanten Bereich, der aber nicht dominant ist, nur quantitativ der größere, kann man diesen Bereich nicht herausholen und zur Kraft eines neuen Gemeinwesens machen? Allein in dieser anderen Ökonomie, die auch das andere der Ökonomie ist, lernen wir uns gegenseitig selbst zu humanisieren und eine Kultur des Gemeinsinns und Gemeinwesens hervorzubringen. Damit der Unterschied zwischen produzieren und sich selbst produzieren, an sich selbst arbeiten, verschwindet letztlich, weil dann die menschliche Lebenstätigkeit jeden Tag die Dinge schöpft, die wir zum Leben brauchen. Nur für einen Sonderbereich, einen kleinen Sonderbereich, ein Drittel, gilt das nicht. Der allerdings herrscht mit seiner Logik über alles. So definiere letztlich Marx den Kommunismus als Beseitigung der Arbeit, die allen Schein der Selbstbetätigung verloren hat und bei der die alles wirklichen Lebensinhalt beraubten Individuen zu abstrakten Individuen geworden sind. Also auch hier die Kritik dann an den Subjekten in dem Sinne, wie es Franz auch gesagt hat, also den abstrakten Individuen, die nur noch untergeordnet sind unter eine fremde Logik, die nicht die ihre eigene ist. Und damit können wir jetzt auch die Schritte der Aufhebung versuchen zu denken, wie André Gorz das versucht hat. Er sagt, der Wissenskapitalismus erzeugt in sich und aus sich heraus die Perspektive einer möglichen Aufhebung. Er schafft die Voraussetzungen dafür. Und als Dissidenten des digitalen Kapitalismus erkennt Gorz die freie Softwarebewegung und beschreibt ihre doppelte Funktionalität. Ich finde es übrigens interessant, dass niemand die freie Softwarebewegung bisher erwähnt hat. Für André Gorz hat sie eine ziemlich große Rolle gespielt. Vielleicht können wir in der Diskussion da noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt die doppelte Funktionalität. Es handelt sich um eine Praxis, die auf höchstem Niveau von Menschen entwickelt wird, ohne deren kreativen Kommunismus der Kapitalismus nicht mehr auskommen könnte. Eine Idee, die man übrigens auch bei David Graeber findet, sozusagen so ein elementarer Kommunismus ist notwendig, weil sonst Kapitalismus nicht funktionieren könnte. Auch dieses Motiv findet man bei André Gorz. Ich kürze es jetzt ab und komme zum Schluss. Heute würde André Gorz über die Commons-basierte Peer-Produktion sprechen. Commons, englische Wort für Gemeingüter, hat einen bestimmten Grund, warum ich auch eher von Commons und nicht von Gemeingütern spreche. Peer-Produktion, die Produktionsweise, die Sie wahrscheinlich durch Wikipedia und andere kennen, aber es gibt inzwischen auch die materielle Produktion, wo Produktionsmittel in freier Produktionsweise geschaffen werden. Es ist nur relativ unbekannt, weil noch ein neues Phänomen. Aber das, was André Gorz als Beginn identifiziert hat, die freie Softwarebewegung, war dabei, sich zu entfalten, war ganz am Anfang. Und André Gorz hat, genau, das hatten schon viele betont, sich geradezu darauf gestürzt und gesagt, ja, das ist es. Und das war eine gewagte Hypothese, aber er hatte recht. Die Logik der freien Produktionsweise griff über auch in den Bereich der stofflichen Produktion. So verrückt sich das anhört, weil natürlich klarerweise stoffliche Produkte immer wieder produziert werden müssen, im Unterschied zum Wissen, was durch Weitergabe sich automatisch vervielfältigt. Und diese stoffliche Produktion muss dann immer noch alimentiert werden aus der kapitalistischen Logik. Wir haben keinen freien Bereich, wo wir das Metall beziehen können oder wie auch immer. Aber trotzdem breitet sich die freie Produktionsweise aus. Warum ist das so? Und die Quelle, sah André Gorz, in dem Wunsch, in der Kraft und in dem Drängen der Menschen, die sich eben nicht unterordnen lassen wollen, sondern die sagen, das kann nicht alles sein, einfach nur arbeiten zu gehen und als abstrakte Individualität als Konsument bloß zu existieren, sondern die Entfaltung meiner Persönlichkeit umfasst die freie Entfaltung meiner produktiven Potenzen und dazu kann ich diese Rahmenbedingungen nicht brauchen. Und wenn ich das in freien Projekten mache, dann bringe ich auch Resultate zustande, die weiter sind, die dem Kapitalismus überlegen sind. Soweit ging André Gorz. Heute kommt der Begriff commonsbasierte Peer-Produktion von Jochai Benkler und das ist die Verallgemeinung der Prinzipien. Wer es noch interessiert, kann vielleicht nachfragen. Das wäre jetzt ein eigener Vortrag. Nein. Ich bin jetzt am Ende und möchte vielleicht noch, wer sich für die Wertkritik, weil das ist eine wichtige Grundlage, ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden, dieser paradigmatische Wechsel von der Kritik in den Kategorien der warenproduzierenden Gesellschaft zur Kritik der Kategorien der warenproduzierenden Gesellschaft und der Entwicklung eines neuen kategorialen Fundaments, was für André Gorz die sich selbst entfaltenden Individuen waren, die ihre Gesellschaftlichkeit produktiv ausdrücken. Und wenn das verallgemeinert wird, ist die Perspektive, dass wir nicht mehr arbeiten in dem Sinne, dass es einen Sonderbereich gibt, wo ich hingehe, sondern die alltägliche Lebensführung schöpft die Dinge, die wir auch für diese alltägliche Lebensführung brauchen. Vielen Dank.